Justus Könke. Du bist nicht allein. Justus Könke. Thank you.

Zäune, zwischen uns weiche Zäune. Es sind nur weiche Zäune. Sie stehen nur im Weg, denn diese weichen Zäune durchkreuzen unsere Räume. Wir hatten andere Träume. Noch nicht Idee, das zu verlieren tut doppelt weh. Das zu verlieren tut doppelt weh. In der Diskothek weiche Zäune, mehr als du dir zu träumen warst. Weiche Zäune, mehr als das, was du nicht erwartest. Weiche Zäune, mehr als alles, was uns bedroht. Sie stehen mehr als Magenta im Morgenrot. Mehr als einfaches Glück, wir hatten andere Träume. Mehr als Wissen und Toleranz, in der mehr als Lichter und Rausch und Tanz. Weiche Zäune, mehr als so weit wie noch sind. Weiche Zäune, mehr als Unbewältigung. Weiche Zäune, mehr als Wissen und Toleranz. Sie stehen mehr als Techno und Haus und Schrank. Mehr als du dir zu träumen warst. Mehr als das, was du nicht hattest. Wir hatten andere Träume. Mehr als alles, was uns bedroht. Mehr als Magenta im Morgenrot. Mehr als die übliche Fantasie. Mehr als so weit wie noch nie. Mehr als die Sehnsucht, die wir verspüren. Mehr als die Liebe, die wir führen. Das Ende der Einsamkeit, mehr als einfaches Glück zu zweit, mehr als Wissen und Toleranz, mehr als Lichter und Rausch und Tanz. Weiche Zäune, zwischen uns weiche Zäune, es sind nur weiche Zäune. Durchkreuzen unsere Räume. Wir hatten andere Träume. In der Diskothek weiche Zäune, mehr als du dir zu träumen warst. Weiche Zäune, mehr als das, was du nicht erwartest. Es sind weiche Zäune, mehr als alles, was uns bedroht. Sie stehen mehr als Magenta im Weg, in diese weiche Zäune. Vielen Dank. Die Stücke als Jet. We'll be right back. Thank you.